Herzlich willkommen, liebe Schwestern und Brüder, hier zur Telefonandacht am Freitag der fünften Woche der Osterzeit. Mein Name ist Dominik Geiger, ich bin Kooperator in der Pfarrei Heilige Christophorus Waldsee. Das Evangelium des heutigen Tages ist dem Johannesevangelium entnommen, genauer gesagt dem 14. Kapitel. Und dort heißt es: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht verwirren, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Diese Evangelienstelle, liebe Schwestern und Brüder, benutze ich sehr häufig auf dem Friedhof bei Trauerfeiern. Sie bringt, wie ich finde, ein wunderbares Bild dessen, was unserem Glauben nach folgt, wenn wir einmal von der irdischen Wohnung Abschied nehmen. Eine neue Wohnung, sagt Jesus, ist uns bereitet. Er lässt uns keinesfalls heimatlos oder obdachlos zurück, sondern er geht, um uns eine Wohnung zu bereiten. Er macht das so sicher, dass er seine Jünger sogar aufruft, nicht etwa in Verwirrung zu geraten, sondern ihm und damit Gott zu glauben, ihm zuzutrauen, dass die Auferstehung nicht nur ein schönes Dahersagen ist, sondern die Wirklichkeit, die allen gilt, die an ihn glauben. Bei einer Trauerfeier ist der Tod greifbar. Das ewige Leben entzieht sich schlicht unserem Zugriff. Wir können es nicht erkennen mit den Sinnen, geschweige denn begreifen. Und trotzdem ist es, wie Jesus es uns ans Herz legt, wahr. Lasst euch nicht verwirren, sagt er, sondern bei all dem, was euch umgibt, bei all dem, wo ihr vielleicht Fragezeichen habt, gibt es eine Gewissheit, und die heißt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer Jesus zutraut, dass er über dieses Leben hinaus Leben schenkt, dass er eine Wohnung bereitet, auch dort, wo bei uns auf Erden alles abgebrochen werden muss, der darf im Glauben und damit einer Zuversicht leben, die das ganze Leben hell machen kann. Keine Not, keine Probleme, nicht einmal der Tod brauchen einem dann mehr zu schrecken, sondern Jesus gibt die Zusage: Alles, was ihr tut, wird euch von mir nicht trennen, sondern ich werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. In diesem Sinne, liebe Schwestern und Brüder, sollen wir österliche Menschen werden. Österlich von innen heraus, dass uns der Glaube an die Auferstehung nie verloren geht und selbst dort, wo wir so manches Betrübnis in unserem Leben wahrnehmen, uns das nicht ganz vereinnahmt, sondern wir immer über alle Schwierigkeiten wie auf ein Osterlicht und auf die Ostersonne hochschauen dürfen und im Blick auf dieses Licht wissen: Er, das Licht der Welt, Jesus Christus, steht über unserem Leben und lässt uns niemals allein. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, bewahre dem Volk der Erlösten deine Liebe und Treue. Du hast uns durch dein Leiden gerettet. Deine Auferstehung erhalte uns jetzt in der Freude. Darum bitten wir dich, der du mit Gott dem Vater lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. Und so segne und begleite sie der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Sie hörten eine Telefonandacht von Pfarrer Dominik Geiger. Gerne können Sie uns nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen. Wenn Sie persönlich mit uns sprechen möchten, ein seelsorgerliches oder anderes Anliegen haben, haben Sie keine Scheu, die Nummer des katholischen Pfarramts zu wählen. 42 90 80. Wir sind gerne für Sie da.